R2 Jobbörse. Jobbörse, Karin Kühler, guten Tag. Guten Tag, mein Name ist Piet Wohlan. Ich habe eine Frage. Ja, bitte? Ist der Job als Nikolaus noch frei? Nikolaus, da müssen Sie mit Herrn Skripalle sprechen. Können Sie den Namen bitte wiederholen? Skripalle. Skrypalle. Ist Herr Skripalle da? Nein, können Sie morgen noch einmal anrufen? Ja, okay, das mache ich. Vielen Dank. Bitte, auf Wiederhören. Auf Wiederhören.